Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 9. März 97. Wenn du das goethische Gedicht noch nicht auf die Post gegeben haben solltest, so sende mir's doch ja mit erster Post. Er braucht es sehr nötig, da die ersten Gesänge mit Anfang Aprils zum Druck abgehen sollen. Ich habe seit 14 Tagen viele Unterbrechungen in meinem Wallenstein gehabt und ganze Tage verloren, doch aus der Stimmung dazu kann mich jetzt nicht leicht etwas bringen. Über meinen Gartenkauf kann ich noch nichts Dezisives schreiben, weil die Sache noch bei der Pupillendeputation hängt. Doch ist fast kein Zweifel mehr, dass er mein wird. Auf deine Gitarre warte ich jeden Tag. Der Herr Otto scheint nicht der schnellste zu sein. Weißt du mir keine astrologische Bücher nachzuweisen? Ich bin hier schlecht versehen, da du der Astrologie in alten Zeiten so nahe gekommen bist, so solltest du billig so viel davon wissen, um einem guten Freunde damit aushelfen zu können. Dein SCH